Ich muss sagen, uns ist so etwas, das uns lange nicht mehr passiert. Es geht weiter auf euren speziellen Wunsch. Ein Stück, das fängt mit einer ganz geilen Gitarre an. Wo einer Kuringer mich pullt. was ist am Verfolger? Unser Don Postus Ernestus am Verfolger. Hey, alright. Am Licht haben wir den Dubs neu zu Schulz. Hey, alright. Und extra aus Hamburg heute für uns dabei, der Molitor. Hey, alright. Ich bedanke mich bei euch, den Mutmachern, den Veranstaltern. Hey, alright. Dieser nette, gut aussehende junge Mann ist der Uwe. Er spielt Keyboard und singt. Hey, alright. Alright, alright. You feel alright? Hey, alright. Alright. Hey, alright. Alright. It's alright. Just let's go.